York, Weihnachten 1933. Nick Charles, ehemaliger Detektiv und seit 7 Jahren mit einer Millionenerbin verheiratet, wird gegen seinen Willen in den Mordfall Julia Wolf verwickelt. Julia Wolf alias Rhoda Fleming war Privatsekretärin des plienigen Erfinders Clyde Miller Wynant, der seit Oktober verschwunden ist und nun wegen Mordverdacht von der Polizei gesucht wird. Aber nicht nur die Polizei ist hinter Wynant her, auch Mimi Jorgensen, Wynants geschiedene Frau, und deren gemeinsame Kinder Gilbert und Dorothy versuchen mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln herauszufinden, wo Wynant steckt. Mimi war es, die die ermordete Julia Wolf fand und die Polizei verständigte. Dann ist da noch Herbert McCauley, Wynants Anwalt. McCauley, ein ehemaliger Kriegskamerad von Nick Charles, ist im Besitz einer Generalvollmacht und hat über Julia Wolf Wynant regelmäßig mit erheblichen Summen versorgt. Auch die New Yorker Unterwelt ist auf merkwürdige Weise in den Fall verwickelt. Chet Morelli, ein Gangster und ehemaliger Freund von Julia Wolf, taucht auf und schießt auf Nick. Ein anonymer Anrufer verstummt und Arthur Nunheim, ein windiger Polizeispitzel, türmt über die Feuerleiter. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Auch Chris Jorgensen verschwindet. Er ist in Wahrheit Kelterman, ein ehemaliger Mitarbeiter und erbitterter Feind Wynants. Wynant meldet sich per Telegramm und beauftragt Nick Charles, den Mörder Julia Wolfs zu finden. Arthur Nunheim wird tot aufgefunden und Mimi, voller Hass gegen Chris Jorgensen, alias Sidney Kelterman, hält ganz offensichtlich einen Beweis für Wynants Schuld zurück. Der dünne Mann. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett. Zweiter Teil. Als sie nach Hause kam, führte Nora mit einer Hand ein Stück kalter Ente zum Mund, während sie mit der anderen ein Puzzle zusammensetzte. Du bist doch mal Detektiv gewesen. Such mir mal ein bräunliches Stück, das aussieht wie eine Schnecke mit einem langen Hals. Ich fand das gesuchte Puzzlestück und erzählte, was bei Mimi so alles passiert war. Das glaube ich nicht. Das hast du dir ausgedacht. Solche Menschen gibt es gar nicht. Was ist los mit denen? Sind das die ersten Exemplare einer neuen Monsterrasse? Ich berichte dir bloß, was vorgefallen ist. Ich erkläre es nicht. Wie würdest du es erklären? In dieser Familie scheint es jetzt, nachdem Mimi sich gegen ihren Chris gestellt hat, kein einziges Mitglied zu geben, das auch nur das leiseste, einigermaßen freundliche Gefühl für irgendeines der anderen hegt. Und trotzdem haben sie alle irgendwas gemeinsam. Vielleicht ist das die Erklärung. Wie wär's, wenn du diesen Fummelkram mal liegen ließest und wir uns was zu essen besorgten? Wir gingen in ein japanisches Lokal in der 58th Street zum Dinner und dann ließ ich mich von Nora überreden, noch zu den Edges zu gehen. Dort angekommen, suchte ich mir was zu trinken und hörte Larry Crowley und Phil Thames zu, die sich schlüpfrige Geschichten erzählten. Achtung! Der Gnom ist wild entschlossen, die Interna der Julia Wolf Mordgeschichte aus dir rauszuholen. Und falls du es noch nicht weißt, Harrison Quinn kommt noch vorbei und bringt Dorothy. Er ist verrückt nach dem Mädchen, ne? Sagte mir, dass er sich von Alice scheiden lassen und sie heiraten will. Nora sagte, arme Alice, voller Mitgefühl, sie mochte Alice nicht. Ich habe gestern Chris Jorgensen gesehen, kam aus dem Leihhaus an der 6th Avenue. Levi Osken fing an, Klavier zu spielen. Quinn und Dorothy trafen ein. Quinn war sternhagelvoll und Dorothy schien um einiges mehr als nur beschwipst zu sein. Alice ist schuld. Die hat seit einer Woche schlechte Laune. Wenn ich nicht trinken würde, wäre ich schon verrückt geworden. Warum ist sie schlecht gelaunt? Wegen meiner Trinkkrankheit. Ich lass mich scheiden und heiraten. Du bist blöd und du bist langweilig. Ich wollte, du würdest mich in Ruhe lassen. Wissen Sie, warum sie nicht heiraten will? Weil sie... Hör auf, du betrunkener Quatschkopf. Dorothy schlug mit beiden Händen auf sein Gesicht ein. Ich zog Dorothy von Quinn weg, Larry fing ihn auf und hielt ihn fest. Nora und ich packten Dorothy und brachten sie hinaus. Untergehakt standen wir auf der Straße und warteten auf ein Taxi. Es ist zu früh, um nach Hause zu gehen. Ja. Könnten wir nicht deinen Freund Stutzy noch besuchen? Das Geschäft in Stutzy Burke's Pig Island Club lief gut. Das Lokal war voller Leute, Lärm und Rauch. Stutzy kam hinter der Registrierkasse hervor, um uns zu begrüßen. Pete, stell hier oben einen Tisch für Mr. Charles und die Damen auf. Irgendwas von Mannheim gehört? Ja, hab was gehört. Sein Mädchen sitzt da hinten. Ich sah an Stutzy vorbei, den Raum hinunter und entdeckte augenblicklich die große, rothaarige Miriam, die mit einem halben Dutzend Männer und Frauen an einem Tisch saßen. Sie sagt, die Polizei war es. Er wusste zu viel. Wir trugen unsere Gläser zu einem Tisch hinüber, der zwischen zwei andere Tische geklemmt worden war. Oh, gucken Sie doch mal. Wir guckten und sahen Chet Morelli auf uns zukommen. Sein Gesicht hatte Dorothys Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wo es nicht eingebeult war, war es geschwollen und seine Farbskala reichte vom tiefen Purpur rund um ein Auge bis zum blassen Rosa eines Heftpflasters am Kinn. Stacy sagt, ich soll mich entschuldigen. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Das ist Mr. Morelli, das ist Miss Weine. Tja, ich hoffe, Sie tragen es mir auch nicht mehr nach, Mrs. Charles. Ich fand's lustig. Sie haben mich nochmal Widerstand gegen die Festnahme leisten lassen, bevor Sie mich auslösen. Wie schrecklich. Damit muss man rechnen. Haben Sie Julia Wolf in Cleveland gekannt, als sie noch Rhoda Stewart war? Sie ist nicht Rhoda Stewart, sondern Nancy Kane. Wir sind zusammen aufgewachsen, in Cleveland, wohnten im selben Block. Der alte Kane hatte einen Bonbonladen an der Ecke. Sie hat immer Zigaretten für mich geklaut. Sie hat Köpfchen gehabt. War ganz schön gerissen, die. Bekam Zaster von irgendwo her. Einmal erbrach die 5 Mille, kein Problem für sie. Also von der könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Ich müsste was zu trinken haben. Hey, Garçon! Du da! Mit dem Affen auf dem Buckel! Der ziemlich bucklige Kellner, den Stacy Pete gerufen hatte, stieß durch die Menge zu unserem Tisch. Wir gaben unsere Bestellungen auf. Wusste ich doch, dass Sie es sind. Hallo Miriam. Darf ich vorstellen? Mrs. Charles, Miriam, die ehemalige Freundin des verblichenen Arthur Mannheim. Miss Wyman, Mr. Morelli kennen Sie. Er hat Ihnen also zu viel gewusst. Wenn er zu viel wusste, hat er mit sich die Feuerleiter runtergenommen, als er mit den Schuhen in der Hand verduftet wurde. Quatsch! Er wusste, wo Wyman steckt. So, und wo ist er? Er hat's gewusst, ich weiß es nicht. Hat gedacht, sein Wissen bringt ihm viel Geld ein, der arme Streber. Er hatte keine Ahnung, was es ihm einbringen würde. Hat er Ihnen gesagt, dass er das wusste? Bin ich so blöd, wie Sie denken? Denke ich nicht. Er hat mir gesagt, dass er was weiß, was ihm eine Menge Kohle bringen wird. Und ich habe gesehen, was draus geworden ist. Ja, ich wollte, er hätte es uns gesagt. Er war ein Spitzel und er hielt es mit den Leuten, für die er spitzelte. Er hat es nicht anders verdient. Jedenfalls haben Sie ihn umgebracht. Das weiß ich. Und jetzt gehe ich wieder zu meinen Leuten. Ich weiß nicht, ob ich mit der Dame näher zu tun haben möchte. Sie ist ziemlich ungenießbar. Ich begreife überhaupt nichts. Sie wollten was über Julia Wolf erzählen. Ja. Der alte Kellner hat sie rausgeworfen, als sie 16 war. Sie hatte dann was mit so einem Kerl namens Faith Pedler. Als er aus der Armee rauskam, wurden sie dabei geschnappt, wie sie einen Trottel aus Toronto ausnehmen wollten. Faith hat den Kopf hingehalten und geschafft, dass sie mit 6 Monaten davon kam. Ich glaube, er sitzt immer noch. Als sie rauskam, habe ich ihr mit ein paar Riesen ausgeholfen. Dann schrieb sie mir, dass sie jetzt Julia Wolf heißt und einen Job bei diesem Winant hätte. Dass der ganz verrückt nach ihr sei. Die war schlau genug, ihm gleich alles zu erzählen. Ich habe sie immer mal wieder getroffen. Das letzte Mal im Oktober. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie hat einen Verlobungsring mit einem Diamanten getragen. Wissen Sie was darüber? Von mir hat sie keinen bekommen. Und wenn sie mit mir zusammen war, hat sie auch keinen angehabt. Ein kolossal dicker, blonder Mann, so blond, dass er fast schon ein Albino war und der an Miriams Tisch gesessen hatte, kam herüber. Wie sind es also, der es dem kleinen Abt Mannheim gegeben hat? Morelli schlug den dicken Mann so hart er ohne aufzustehen irgend konnte in den dicken Bauch. Stacy lehnte sich über Morelli und schmetterte dem dicken Mann eine große Faust ins Gesicht. Der bucklige Pete trat von hinten heran und knallte dem Dicken sein leeres Tablett mit voller Wucht auf den Kopf. Der dicke Mann fiel hinten über. Einer der beiden Barmixer drosch mit einem Totschläger auf ihn ein. Der andere packte ihn am Kragen, ihn zu würgen. Mit Morellis Hilfe schafften sie ihn dann raus. Dieser verdammte Sparrow. Mit dem muss man auf alles gefasst sein, wenn das läuft. Warum haben die das getan? Das weiß ich genauso wenig. Immer wenn der Kerl was anfangen will, muss man selber anfangen. Wenn er erst mal angelaufen ist, dann ist es zu spät. Ich liebe dich, Nicky. Weil du so gut riechst und so faszinierende Leute kennst. Es war ungefähr 2 Uhr nachts, als wir Dorothy im Cortland bei Mimi ablieferten. Gilbert in Pyjama und Bademantel machte die Tür auf. Die Polizei ist hier. Mimi trug eine rötliche Satinrobe über einem Nachthemd aus rötlicher Seide und ihr Gesicht war rosa. Oh, guten Abend. Hallo, Mr. Charles. Guten Abend, man. Hallo. Was gibt's? Die Kollegen in Boston haben Jorgensen oder Kelterman bei seiner ersten Frau angetroffen und ihm in unserem Auftrag ein paar Fragen gestellt. Mhm. Die wichtigste Antwort, die er darauf gegeben hat, scheint die zu sein, dass er mit dem Mord an Julia Wolf nichts zu tun gehabt hat und dass Mrs. Jorgensen hier das auch beweisen kann, weil sie hinterm Berg gehalten hat mit irgendwas, das Wynan so gut wie überführt. Kann ich Sie allein sprechen, Nick? Bitte, wenn es hilft. Nick, hören Sie erst mich an. Ich will zuerst mit Ihnen sprechen. Ja, dann schießen Sie los. Ich meine allein. Gut, dann hinterher. Mimi führte mich in ihr Schlafzimmer und schloss sorgsam die Tür. Sie setzte sich neben mich aufs Bett. Sie mögen mich eben doch, Nick. Stimmt's nicht? Oh nein. Aber Sie haben mich gern genug, um mir zu helfen. Es kommt drauf an. Kommt dann auf was? Die Tür wurde aufgemacht und Dorothy kam herein. Nick, ich muss mach, dass du rauskommst. Mimi schlug Dorothy mit dem Rücken ihrer rechten Hand auf den Mund. Wieder setzte sich Mimi neben mich aufs Bett. Sie müssen mal zu uns rüberkommen und ihre kleinen weißen Peitschen mitbringen. Meine Tochter ist in Sie verliebt, Nick. Ach, Unsinn. Sie ist es. Und sie ist eifersüchtig auf mich. Also dann? Also dann? Was? Wenn Sie Dory haben wollen, nehmen Sie sie. Aber werden Sie bloß nicht sentimental deswegen. Sie legte mir eine Hand aufs Knie und ihre spitzen Fingernägel gruben sich mir ins Fleisch. Dieser Schuft hat eine Närrin aus mir gemacht, Nick. Eine hoffnungslose Närrin. Und jetzt ist er in Schwierigkeiten und erwartet, dass ich ihm helfe. Ich werde ihm helfen. Wie kann ich die Polizei überzeugen, dass Chris lügt und dass ich nicht mehr über den Mord weiß, als ich erzählt habe? Ich nahm ihre Hand von meinem Knie weg. Ich habe nichts gefunden. Überhaupt nichts. Oh Gott. Damit wären wir wieder an dem Punkt angelangt, an dem wir schon einmal waren. Also gut. Ich habe tatsächlich etwas gefunden. Nicht viel, aber doch etwas. Und ich werde es nicht aus der Hand geben, um diesen Schuft zu helfen. Wenn der Distriktanwalt es schafft, Ihnen nachzuweisen, dass Sie mit irgendwas hinterm Berg halten, dann wird er in die Hölle heiß machen. Und das nicht so knapp. Sie lächelte, legte mir eine Hand auf die Wange, küsste mich auf den Mund und stand auf. Sie ging um das Bett herum an einen Schrank, öffnete die Tür, schob ein paar Kleider beiseite und kam mit einem verknoteten Taschentuch zurück zum Bett. Sie machte den Knoten auf und zeigte mir eine etwa 7,5 Zentimeter lange Uhrkette, die an einem Ende abgerissen war. Am anderen Ende baumelte ein kleines goldenes Messer. Das Taschentuch war ein Damentaschentuch und hatte braune Flecken. Julia Wolf hatte sie in der Hand. Sie gehört Clyde. Er hat sie aus den ersten Metallklümpchen machen lassen, die aus einem Schmelzprozess kamen, den er erfunden hat. Jeder, der ihn kennt, könnte sie identifizieren. Hier auf dem Messer sind seine Initialen. CMW. Ist das Ihr Taschentuch? Ja, meins. Und die Flecke darauf sind Blut. Es war Blut an der Kette. Sie sollten darauf achten, dass Sie diesmal strikt bei der Wahrheit bleiben, wenn Sie gilt die Geschichte erzählen. Sie können schon ein richtiges Ekel sein. Ich sage jetzt die Wahrheit, Nick. Sind Sie ganz sicher, dass Julia Wolf nicht noch einmal zu sich gekommen ist und Ihnen etwas gesagt hat, als Sie mit ihr allein waren? Sie wollen mich nur wieder in Wut bringen. Natürlich bin ich ganz sicher. Na schön, dann warten Sie hier. Ich hole Geld. Aber wenn Sie ihm erzählen, dass Julia die Kette in der Hand hatte und noch nicht tot gewesen ist, dann wird er sich fragen, ob Sie sie nicht vielleicht etwas unsanft anpacken mussten, um ihr die Kette wegzunehmen. Was soll ich ihm sagen? Ich ging raus und machte die Tür hinter mir zu. Ich schickte Gil zu ihr rein und ging den Korridor hinunter. Dorothy lag auf der Seite auf einem Bett, angezogen bis auf ihre Pantoffeln. Was hat Mama gesagt? Über mich? Sie hat gesagt, Sie seien verliebt in mich. Haben Sie den Arthur Nunheim, von dem heute Abend in dem Speakeasy die Rede war, gekannt oder jemals gesehen? Sie wollen bloß das Thema wechseln. Ich will es wissen. Haben Sie? Nein. Kann sein, dass er sich zeitweilig Albert Norman genannt hat. Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Nein. Kennen Sie jemanden von den Leuten, die wir bei Stutzy gesehen haben, oder wissen Sie was über Sie? Nein, ehrlich, Nick. Ich würde es Ihnen sagen, wenn ich auch nur das kleinste bisschen wüsste, was Ihnen vielleicht weiterhelfen könnte. Egal, wem es schadet? Ja. Was meinen Sie damit? Also Sie wissen verdammt genau, was ich damit meine. Ich habe Angst, Nick. Einer von Gils Assistenten namens Andy öffnete die Tür, gerade so weit, dass er seinen Kopf hereinstecken konnte. Er sagte, der Lieutenant möchte Sie sprechen. In Mimis Schlafzimmer stand Gil am Fenster. Das Taschentuch mit der Kette und dem Taschenmesser lagen auf dem Tisch. Sie hat uns erzählt, die Kette hier und das Messer hätte sie auf dem Fußboden gefunden, wo das Wolfmädchen sie weinend wahrscheinlich im Verlauf des Kampfes abgerissen habe. Und sie hat uns die Gründe genannt, weswegen sie die Sachen bis jetzt versteckt hielt. Was ist mit Nannheim? Stimmen die Kugeln überein? Das tun sie. Aus derselben Waffe, die auf das Wolfmädchen abgefeuert wurde. 5 Schüsse aus nächster Nähe. Haben Sie irgendwas herausgefunden über diese Differenz von $4,000? Nein. Kennen Sie einen großen, dicken Mann mit schwuler Stimme namens Sparrow? Nein. Ich erzählte ihm kurz Morellis Geschichte über Julia Wolf alias Nancy Kane und was Morelli, Stazzi und seine Jungs mit dem Dicken veranstaltet hatten. Es ist ziemlich spät geworden. Ich schlage vor, Sie kommen morgen, das heißt heute, irgendwann auf einen Sprung bei mir vorbei. Nora schlief auf dem Sofa. Mimi las in einem Buch. Gilbert, noch immer in Pyjama und Bademantel, stand an den Kamin gelehnt. Glauben Sie wirklich, Nick, Chris hat es getan? Nein. Sie wissen ganz genau, dass es Clyde getan hat. Sie wissen ganz genau, dass es Clyde getan hat. Hat er nicht. Sie arbeiten also doch für ihn. Nein. Warum könnte er es nicht getan haben? Er weiß, wer sie umgebracht hat. Was? Dory, mach uns jetzt nicht wieder eine von deinen albernen, hochdramatischen Szenen. Du kannst mich schlagen, wenn sie gegangen sind. Du machst dich lächerlich, Dory. Lassen Sie Dorothy sagen, was sie zu sagen hat. Wer hat sie umgebracht, Dorothy? Ich weiß es nicht. Er weiß es. Sehen Sie denn nicht, dass ich Angst habe? Lass uns nach Hause gehen. Ich habe Angst vor denen da. Ich mag diese Leute. Bringen Sie mich weg von hier und ich sag's Ihnen, aber ich habe Angst. Komm, hol deinen Hut und Mantel, Dorothy. Du gehst ins Bett, Dorothy. Lassen Sie nicht zu, dass Sie mich schrecken. Kommen Sie, Dorothy. Wir waschen Ihnen jetzt das Gesicht und dann werden wir... Aus Mimis Kehle drang ein tierischer Laut. Nora trat zwischen Mimi und Dorothy. Ich packte Mimi an einer Schulter und legte meinen anderen Arm von hinten um die Taille und hob sie von den Füßen. Sie schrie und schlug mit Fäusten auf mich ein und ihre harten, spitzen, hohen Hacken zerschrammten mir die Schienbeine. Nora drängte Dorothy aus dem Zimmer und blieb in der Tür stehen, um uns zuzusehen. Gilbert trat von hinten an mich heran und schlug mir auf den Rücken. Hören Sie auf! Mama! Ich trug Mimi zum Sofa hinüber und lud sie rücklings darauf ab, setzte mich hier auf die Knie und hielt ihr die Handgelenke fest. Gilbert versuchte es jetzt von vorn. Ich trat ihm gegen das Knie, verfehlt aber seine Kniescheibe. Mimis Gesicht färbte sich purpurrot. Ihre Augen quollen hervor, glasig, fühllos, übergroß. Speichel schäumte und zischte bei jedem Atemzug zwischen ihren zusammengebissenen Zähnen hervor und ihr rot angelaufener Hals, ihr ganzer Körper war eine einzige zuckende Masse von Adern und Muskeln, die anschwollen, bis es aussah, als müssten sie platzen. Nora neben mir mit einem Glas Wasser in der Hand war ein erlösender Anblick. Soll ich nochmal? Das zweite Glas rief Mimis gurgelnden Protest hervor und der Krampf wich aus ihrem Körper. Sie lag still, erschlafft, keuchend da. Es war fast 5 Uhr, als wir nach Hause kamen. Asta begrüßte uns ungestüm. Wir nahmen noch einen Drink als Nightcap. Gil hat meinen Vater wiederholt gesehen. Und er hat ihn heute gesehen. Und mein Vater hat ihm gesagt, wer Miss Wolf ermordet hat. Wer? Er wollte es mir nicht sagen. Und das ist es, was Sie sich nicht getraut haben, mir vor Mimi und Gilbert zu sagen? Was hat er Ihnen sonst noch erzählt? Nichts. Wo ist Ihr Vater? Hat mir Gil nicht gesagt. Wann hat er ihn getroffen? Hat er mir nicht gesagt. Bitte seien Sie nicht wütend, Nick. Es wäre wirklich fabelhaft, wenn auch nur ein einziges Mal, einmal einer von euch weinend über irgendetwas, egal was es ist, eindeutig und vollständig Auskunft geben würde. Ich habe Ihnen alles gesagt, was er mir gesagt hat. Lass uns nach San Francisco zurückfahren, Nora. Vor Silvester? Morgen, heute. Ich habe Sie nicht angelogen, Nick. Ich habe Ihnen alles gesagt. Wir sind alle angespannt und gereizt. Schicken wir das Hundchen runter. Machen wir Schluss für heute und reden wir weiter, wenn wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Hm? Kommen Sie, Dorothy. Ich gebe Ihnen ein Nachthemd. Gute Nacht. Tut mir leid, dass ich so albern bin. Als Nora wiederkam, setzte sie sich zu mir auf den Fußboden, wo ich hockte und Asta den Kopf kraulte. Sag mir eins, Nick. Sag mir die Wahrheit. Als du mit Mimi gerungen hast, hast du da nicht eine Erektion bekommen? Oh, so ein bisschen. Also wenn du kein widerwärtiger alter Wüstling bist. Sieh mal, es ist schon hell. Nora rüttelte mich um 21:15 wach. Hey, Telefon. Es ist Herbert McCauley, er sagt, es ist wichtig. Ich ging ins Schlafzimmer, ich hatte im Wohnzimmer geschlafen, ans Telefon. Dorothy schlief fest. Hallo? Ich muss Sie sofort sprechen, kann ich raufkommen? Ja klar, kommen Sie rauf, frühstücken. Hab ich schon. In einer Viertelstunde bin ich da. Ich ließ mir kaltes Wasser über Gesicht und Hände laufen, bürstete meine Zähne und Haare und ging ins Wohnzimmer zurück. Kaffee? Hühnerleber für dich? Du hast McCauley noch gar nicht kennengelernt, oder? Das ist ein ganz ordentlicher Kerl. Ich war mal ein paar Tage zu seiner Einheit abkommandiert, oben bei Wo in der Gegend. Und nach dem Krieg haben wir uns wieder getroffen, hatten ein paar Jobs zugeschanzt. Unter anderem den bei Weinen. Wie wär's mit einem Tropfen, was du willst, gegen die Antriebsschwäche? Warum bleibst du nicht heute mal nüchtern? Wir sind nicht in New York, um nüchtern zu bleiben. Sie goss mir einen Drink ein und ging das Frühstück bestellen. McCauley kam. Seine Wangen waren um einiges weniger rosig als sonst. Er erzählte, dass Gilt ihn mit der Kette konfrontiert habe, er aber bis auf die Tatsache, dass es Finance-Kette sei, nichts habe sagen können. Dann kam der Kellner mit dem Frühstück und wir redeten über dies und das, bis er den Tisch gedeckt hatte und wieder weggegangen war. Ich werde Wynand der Polizei übergeben. Sind Sie sicher, dass er es getan hat? Ich nicht. Ich weiß es. Ich habe ihn an dem Nachmittag gesehen, an dem er Sie umgebracht hat. Die Polizei weiß davon noch nichts. Haben Sie ihn in Hermans Büro getroffen? Was? Er hat mir Geld erzählt. Sie wären von 3:05 bis 3:20 bei diesem Herman gewesen. Das stimmt. So habe ich es der Polizei erzählt. Wirklich passiert es aber, dass ich Wynand an dem Tag gesehen habe. Ja. Als er nicht kam, habe ich mich auf den Weg zu Herman gemacht. Als ich zur 57th Street kam, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich werde beschattet. Ja? Ein kleiner, blasser Mann, den ich in der Gegend vom Plaza meinte, gesehen zu haben. Ich bin dann kreuz und quer mit einem Taxi in der Gegend rumgefahren. Ich war ziemlich sicher, dass mir ein gelbes Taxi folgt. Den kleinen Mann habe ich jedoch nicht mehr gesehen. Stattdessen sah ich Wynand. Er saß in einem Taxi, das auf der 55th Street nach Westen fuhr. Ja, waren Sie nicht überrascht? Nein. Warum sollte ich? Wir waren nur zwei Blocks von Julias Wohnung entfernt und ich nahm an, dass er bei ihr war und jetzt zum Plaza fuhr. Pünktlichkeit war nie seine Sache. Er bog dann aber nach Süden ab. Und da habe ich mir gesagt, zum Teufel mit ihm und bin zu Herman gefahren. Und wie viel Uhr war es, als Sie Wynand sahen? Es muss 3:15 gewesen sein. Und wie sicher waren Sie sich, dass er von Julia Wolf kam, als Sie ihn sahen? Jetzt bin ich mir sicher. Zuerst hielt ich es nur für wahrscheinlich. Weil gestern ist Arthur Mannheim umgebracht worden. Ein kleiner, blasser Mann, nicht mehr als 1,60 groß. Ich würde sagen 35, 36 Jahre alt. Bleich, dunkle Haare und Augen. Augen dicht beieinander stehend. Mund groß, Nase lang und fleischig. Fledermausohren. Durchtriebenes Aussehen. Vielleicht war er der Mann, der Sie beschattet hat. Sie meinen das? Ja, ich weiß es nicht. Ich dachte bloß, oder? Na, egal, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass Wynand mich heute Morgen angerufen hat. Ich habe für heute Abend eine Verabredung mit ihm getroffen. Für Sie und mich. Und was hat er gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass Sie keinen Finger für ihn rühren, wenn Sie ihn nicht sprechen könnten. Und da hat er zugesagt. Heute Abend? Ja. Ich werde natürlich die Polizei mitnehmen. Ich kann es nicht länger vertreten, ihn in dieser Weise abzuschirmen. Ich kann ihm einen Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit verschaffen und ihn in die Klapsmühle stecken. Das ist alles, was ich tun kann. Alles, was ich tun will. Haben Sie die Polizei schon benachrichtigt? Nein. Ich wollte vorher mit Ihnen sprechen. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich nicht vergessen habe, was ich Ihnen verdanke. Ach, Unsinn. Kein Unsinn. Ich nehme an, Nora. Er hat Ihnen nie erzählt, dass er mir einmal das Leben gerettet hat. Was? In einem Granattrichter. Ja, er schoss auf einen Burschen und traf ihn nicht. Und ich schoss auf ihn und traf. Das ist alles, was dazu zu sagen ist. Ja. Warum lassen wir die Polizei nicht noch eine Weile warten? Sie und ich. Ja, wir gehen zu dieser Verabredung heute Abend und hören uns an, was er zu sagen hat. Gut. Wir machen es so. Aber vielleicht ändern Sie ja auch Ihre Meinung, wenn ich Ihnen von dem Telefongespräch erzähle. Oh, hallo, Mr. McCauley. Dorothy, angetan mit einem Nachthemd und einem Morgenrock von Nora, die beide viel zu lang für sie waren, kam gähnend herein. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Gibt es irgendeine Nachricht von meinem Vater? Noch nicht. Aber vielleicht hören wir heute noch was von ihm. Dorothy, erzählen Sie McCauley von Gilbert. Gil hat gestern meinen Vater gesehen. Und da hat Gil gesagt, wer Miss Wolf umgebracht hat. Was? Sie scheinen sich mit dieser Familie nicht allzu ausgiebig unterhalten zu haben, seit da der Teufel los ist, oder? Nein. Ist ein Erlebnis. Die sind alle sexverrückt, glaube ich, und das kriegt denen in die Köpfe. Sie sind hässlich, Nick. Und wer hat sie umgebracht? Ich weiß es nicht. Gehen wir nach nebenan, Dorothy, und lassen wir die Männer unter sich bereden, was immer sie glauben, unter sich bereden zu müssen. Ja, was hat er gesagt? Was? Was er gesagt hat. Ach so, Wynand am Telefon. Ja. Falls meine Frau um Geld bittet, geben Sie ihr jede Summe, sofern es sich in vernünftigen Grenzen hält. Ich werde verrückt. Er sagte, was er in den Morgenzeitungen gelesen habe, habe ihn davon überzeugt, dass Mimi Kettermans Opfer sei und nicht seine Komplizin. Darauf sagte ich ihm, dass Mimi die Kette und das kleine Messer schon der Polizei übergeben hätte. Nun raten Sie mal, was er dazu gesagt hat. Ja, ich gebe auf. Sie meinen die Kette und das Messer an der Uhr, die ich bei Julia gelassen habe, damit sie sie zur Reparatur bringt? Was haben Sie dazu gesagt? Nichts. Er sagte noch, dass er mich um 10 Uhr heute Abend zu Hause anruft, um uns zu sagen, wo wir uns treffen wollen. Ja, wir werden sehen. Wir sollten die Polizei erstmal aus dem Spiel lassen. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob er wirklich kommt. Macaulay nannte mir seine Adresse ins Castell, hinterließ schöne Grüße für Nora und ging. Na, habe ich was verpasst? Ich ging zur Bar, machte uns was zu trinken und sagte ihr, was Macaulay mir gesagt hatte. Und? Was denkst du? Naja, er ist verrückt, aber weinend benimmt sich nicht wie ein Verrückter. Er benimmt sich wie ein Mann, der irgendeine Art von Spiel betreibt. Ich glaube, dass er irgendwen abschirmt. Warum glaubst du nicht, dass er es getan hat? Weil du es nicht glaubst. Ja, das ist natürlich ein hervorragender Grund. Du wirst dir ja noch sehr dumm vorkommen, wenn du dich über mich lustig machst und ich dann eher errate, wer es war. Weder Mimi noch Jorgensen können es gewesen sein, weil er versucht hat, den Verdacht auf sie zu lenken. Ja. Nanheim kann es nicht gewesen sein, weil er vermutlich von derselben Person umgebracht wurde. Morelli kann es nicht sein. Und Macaulay natürlich auch nicht. Ja, ich weiß aber auch nicht. Bleiben Dorothy und Gilbert. Ich habe versucht, meine persönlichen Empfindungen beiseite zu lassen, mich an die Logik zu halten. Aha. Bevor ich gestern Nacht einschlief, habe ich eine Liste aufgestellt. Es gibt kein besseres Mittel gegen Schlaflosigkeit, als sich ein bisschen an die Logik zu halten. Ja. Sei nicht so verdammt herablassend. Was du bislang gezeigt hast, war auch nicht gerade umwerfend. Ich habe es nicht böse gemeint. Gib mir einen Kuss. Oh, ist das dein neues Kleid? Ah, jetzt wechseln wir das Thema, Feigling. Es hätte ein schöner Nachmittag werden können. Mr. Charles? Ja? Kommen Sie sofort, wir haben Gilbert verhaftet. Gilbert, warum? Wir haben ihn dabei erwischt, wie er in Julia Wolfs Wohnung einsteigen wollte. Aha. Wenn Sie beim Verhör dabei sein wollen, kommen Sie sofort. Ich setzte mich ins Taxi und fuhr ins Polizeipräsidium. Kommen Sie rein, der Wine & Bengel wird gleich gebracht. Die Kollegen aus Boston haben uns das Jorgensen-Verhör geschickt. Ah, ja. Nach dem Knatsch mit Wynand ist er nach Deutschland und von da nach Italien. In Milano liest er in der Herald Tribune, dass Mimi Wynand, die geschiedene Frau von dem Erfinder Clyde Wynand, in Paris abgestiegen ist. Mhm. Er kennt sie nicht, sie kennt ihn nicht. Er weiß nur, sie ist eine rasante Blondine und scharf auf Männer und Vergnügen und hat nicht sonderlich viel Verstand. Also, er nach Paris, macht sich an sie ran und der Rest ist einfach. Sie will sofort heiraten. Er versucht nicht, ihr das auszureden. Sie hat $200,000 von Wynand als Abfindung bekommen. Im Gebirge zwischen Spanien und Frankreich arrangiert er eine Art Scheintrauung. Mhm. Zurück in Amerika hat er Pech. Eine Freundin seiner Frau läuft ihm über den Weg. Den Rest kennen Sie. Was war mit dem Leihhaus? Das stimmt, er musste schnell zum Zug nach Boston und hatte kein Geld dabei. Da hat er seine Uhr versetzt. Vielleicht ist das die Uhr, die an dem anderen Ende der Kette hing. Teufel auch. Müssen wir prüfen. Wollen Sie einen Drink? Oh ja. Okay, das nächste ist der Diamantring. Den hat Faith Pepler ihr geschenkt. Und dann wäre da noch dieser Sparrow, heißt Jim Brophy. Hm. Ist scharf auf Nanheims Mädchen und dachte, er kann sich bei ihr beliebt machen, wenn er ihnen zeigt, wo der Hammer hängt. Gild füllte gerade sein Glas zum zweiten Mal, als die Tür aufging und ein dicker, rothaariger Mann Gilbert Wynand hereinbrachte. Das eine Auge von Gilbert war vollständig zugeschwollen und durch einen Riss im Hosenbein konnte man sein linkes Knie sehen. Der junge Mann hier wollte einfach nicht mitkommen. Sie sind ein Held. Zur Sache. Ja. Also, wie gesagt, ich war in der Wohnung von dem Wolfsmädchen. Mhm, mh. Und da höre ich einen Schlüssel im Schloss. Mhm. Ja, und dann geht die Tür auf und da steht er da. Mhm, ja, also da bin ich sofort auf ihn drauf. Aber er ab, durchs Treppenhaus. Und im Erdgeschoss, da hatte ich ihn dann endlich, Sir. Was hat er in der Wohnung gemacht? Gemacht, Sir? Er hatte keine Gelegenheit dazu, irgendwas zu machen, Sir. Sie haben, das darf doch nicht wahr sein. Ich dachte, das Beste ist, auf Nummer sicher zu gehen. Warten Sie draußen. Jawohl, Sir. Hier ist der Schlüssel. Er behauptet, er ist Clyde Wynands Sohn. Aber ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, Sir. Haben Sie das Gefühl, als gehört er zu Big Shorty Dolans Bande? Raus, oder ich vergesse mich. Nun, mein Sohn? Ich weiß. Ich hätte es nicht tun sollen. Woher haben Sie den Wohnungsschlüssel? Mein Vater hat ihn mir geschickt. Mit dem Brief. Er zog ein weißes Kuvert aus der Tasche und reichte es Gild. Wann haben Sie den bekommen? Er lag in der Rezeption, als ich gestern Abend nach Hause kam. So gegen 10. In dem Umschlag steckten zwei mit der gewohnten, ungeübten Maschinenschrift bedeckte Briefbögen. Gild und ich lasen beide. Viele, viele schwülstige Worte liefen im Grunde auf das eine hinaus, nämlich, dass weinend Gilberts Hilfe erbat, um... der Polizei und aller Welt meine Unschuld ein für allemal vor Augen zu führen, im Vertrauen darauf, dass ich selbst, wenn ich nicht auf deine Liebe zu mir bauen könnte, doch nichtsdestoweniger auf dein natürliches Verlangen bauen kann, alles in deiner Macht Stehende zu tun, um den Namen, den du trägst und den deine Schwester und dein Vater tragen, vor Schande zu bewahren. Und so weiter und so weiter. Dann aber kam es. Geh morgen in Nummer 411, East 54th Street, zu der dir dabei gelegte Schüssel Zutritt verschafft, und zwischen den Seiten eines The Grand Manner betitelten Buches wirst du ein bestimmtes Papier oder Dokument finden, das du lesen und anschließend sofort vernichten sollst. Es folgten dann noch reichlich viel Zeilen, in denen es um Verantwortung und Vertrauen ging und dass er anrufen wolle und herzlich dein Vater. Und? Hat er angerufen? Nein, Sir. Und er hat Ihnen auch nicht gesagt, wer Julia Wolf umgebracht hat? Nein. Sie haben Dorothy belogen? Ja. Es blieb Gild nichts anderes übrig, als Gilbert laufen zu lassen. Weder das Papier noch das Buch The Grand Manner wurden gefunden. Verdammt, verdammt, verdammt! Observieren Sie seine Werkstatt? Was? Ich fragte, ob Sie Weinens Werkstatt observieren. Ja, wir behalten sie mehr oder weniger im Auge. Warum? Er hat uns auf so vieles gestoßen, was uns nicht weitergebracht hat. Vielleicht sollten wir uns mal um Dinge kümmern, auf die er uns nicht gestoßen hat. Und die Werkstatt wäre eine davon. Gild murmelte, und ich zog es vor, mich zu verabschieden. Im Flur wartete Gilbert auf mich. Keiner von uns beiden sagte ein Wort, bis wir in einem Taxi saßen. Er denkt, ich hätte die Wahrheit gesagt. Stimmt's? Haben Sie das nicht? Oh ja. Sie werden das für eine komische Frage halten. Gibt es viel Inzest? Naja, einigen schon. Sonst braucht es keine Bezeichnung dafür. Was halten Sie von mir? Sie sind ganz in Ordnung, Gilbert. Ich bin so entsetzlich jung. Er hustete und Blut sickerte aus seinem Mundwinkel. Ich bin nicht sehr kräftig. Vor dem Cortland wollte er sich nicht von mir aus dem Taxi helfen lassen. Ich begleitete ihn hinauf, weil ich befürchtete, er würde sonst womöglich niemandem etwas über seinen Zustand sagen. Mimi öffnete. Sie starrte sein blaues Auge an. Gilbert, was ist passiert? Weinend hat ihn in was hineingehetzt. Clyde? In was? Ja, lassen wir das, bis wir ihn versorgt haben. Aber Clyde war hier. Ach, was? Ja, und er hat gefragt, wo Gilbert steckt. Er war eine Stunde lang hier oder länger. Er ist noch keine 10 Minuten weg. Na gut. Bringen wir ihn zu Bett. Ich brauche keine Hilfe. Und ich will auch nicht ins Bett. Ich ließ ihn mit seiner Mutter im Schlafzimmer zurück und ging hinaus zum Telefon. Ja, Nora Charles. Ich bin's, Nick. Irgendwelche Anrufe? Oh, jawohl, Sir. Die Herren McCauley und Gild bitten um ihren Rückruf. Ja? Und Madame Jorgensen bittet um einen Anruf. Die Kinder bitten um nichts. Macht es dir etwas aus, allein zu essen? Nee. Larry möchte, dass ich mir die neue Osgood Perkins Show mit ihm ansehe. Ja, viel Vergnügen, dann bis später. Wie spät? Ich rief Herbert McCauley an. Das Treffen ist abgeblasen. Hören Sie, Charles, ich gehe zur Polizei, mir reicht's jetzt. Ja, ich schätze, jetzt bleibt nichts anderes übrig. Ich bin bei Mimi, er ist vor ein paar Minuten hier gewesen. Ich habe ihn knapp verfehlt. Also gut, rufen Sie die Polizei an und ich komme jetzt rüber. Ich rief Gild an. Bleiben Sie, wo Sie sind, ich bin gleich bei Ihnen. Mimi kam ins Wohnzimmer zurück. Glauben Sie, dass er ernsthaft verletzt ist? Ich weiß nicht, aber Sie sollten einen Arzt verständigen. Ich habe übrigens der Polizei gesagt, dass weinend hier war. Ich habe auch McCauley angerufen. McCauley? Ja, er kommt rüber. Er kann gar nichts machen. Clyde hat sie mir aus freiem Entschluss gegeben. Sie gehören mir. Was gehört Ihnen? Na hier, diese Wertpapiere, das Geld. Drei mit dicken Gummibändern zusammengehaltene Bündel Wertpapiere lagen darin. Quer darüber gelegt war ein Scheck der Park Avenue Trust Company über $10,000, ausgestellt an Mimi Jorgensen, gezeichnet Clyde Miller Weinend und datiert auf den 3. Januar 1933. Sehen Sie? 5 Tage vordatiert? Was ist denn das für ein Unsinn? Er hat gesagt, dass er nicht so viel auf dem Konto hat und vielleicht erst wieder in ein paar Tagen was einzahlen kann. Das wird Ärger geben. Ich wüsste nicht, warum. Also ich wüsste nicht, warum mein Mann, mein geschiedener Mann, nicht für mich und seine Kinder sorgen sollte, wenn er das will. Hören Sie doch auf, was haben Sie ihm verkauft? Ihm verkauft? Ja, was haben Sie ihm versprechen müssen, in den nächsten Tagen zu tun, wenn Sie nicht wollen, dass er den Scheck für ungültig erklärt? Mit Ihren albernen Verdächtigungen kommen Sie mir manchmal wie ein Halbidiot vor. Ich muss erst noch lernen, wie man einer wird. Noch 3 Lektionen und ich kriege mein Diplom. Aber vergessen Sie nicht, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Sie würden wahrscheinlich... Hören Sie auf! Sie müssen doch wissen, was ich in diesen Tagen durchmache, Nick. Nick, können Sie nicht ein bisschen netter sein? Während der Arzt kam und Gilbert untersuchte, sah ich mir noch einmal die Wertpapiere an. 5 Anteilscheine Postal Telegraph and Cable, 6,5 Sao Paulo City, 6 American Type Founders, 5,5 Certain Teat Products, 6,5 Oberösterreichische. Dann noch 5 United Drugs, 4 Philippine Railway, 6 Tokyo Electric Lighting. Im Nennwert von insgesamt etwa $60,000. Kurswert, grob gerechnet, 1/4 bis höchstens 1/3 dieser Summe. Ich machte McCauley auf. Er setzte sich, ohne seinen Mantel auszuziehen. Er suchte in seinen Taschen und gab mir einen Brief von Weinend an ihn. Weinend bestätigte darin die Schenkung der Wertpapiere an Mimi mit der Bitte um weiteren Verkauf von Anteilscheinen zur Kontodeckung. Dann kam der entscheidende Satz. Ich sehe, dass ich gegenwärtig nicht länger in New York bleiben kann und es mir voraussichtlich in den nächsten Monaten nicht möglich sein wird, hierher zurückzukommen. Dann wurden am Ende des Briefes die Aktien einzeln aufgeführt. Der Brief kam heute per Bote. Ich dachte, Sie hätten alle seine Vermögenswerte in Händen. Das hatte ich auch gedacht. Mimi verabschiedete den Arzt, der bestätigte, dass Gilbert nichts Ernstliches fehle. Kaum war der Arzt weg, kam Gilt. Er setzte sich in die Ecke des Sofas und ließ sich von McCauley erzählen, was McCauley mir am Morgen erzählt hatte. Dann übergab McCauley Gilt Weinens Brief. Dann erzählte Mimi, was Weinend vor wenigen Stunden alles gesagt und alles nicht gesagt hatte, was im Wesentlichen darauf hinauslief, dass er sich geweigert hatte, irgendein Wort über Julia Wolfs Ermordung zu verlieren. Vor allem aber, dass er versprochen hätte, für sie und die Kinder zu sorgen. Er ist in jeder Hinsicht ein liebenswerter Mann, aber ja, total verrückt. Was hatte er an? Braunen Anzug und braunen Mantel und Hut. Und ich glaube, braune Schuhe und weißes Hemd und graue Krawatte mit rotem oder rötlich-braunem Muster. Kennt einer von Ihnen jemand mit den Anfangsbuchstaben DWQ? Nein. Kenne ich nicht. Nie gehört. Vielleicht ein Mann. Ziemlich groß, schwerer Knochenbau, dicker Bauch, möglicherweise ein lahmes Bein. Können Sie uns nicht sagen, um was es geht? Aber sicher werde ich es Ihnen sagen. Genau so ein Toter liegt unter dem Fußboden in Winans Werkstatt. Wie haben Sie das? Mr. Charles meinte, wir sollten uns die Werkstatt mal ein bisschen genauer ansehen und das haben wir dann auch gemacht. Er war in Stücke zersägt und in Kalk oder sowas gelegt worden und deswegen ist nicht viel Fleisch an ihm dran geblieben. Aber seine Kleidung war zusammengebündelt, mit ihm in die Grube gelegt worden. Auch das untere Ende eines Spazierstocks. Ich wette jede Summe, wenn das nicht Weinens Knochen sind in der Zementgruft. Mit den Kleidungsstücken eines dicken, lahmen Mannes. Das ist albern, Nick. Wie könnte das Kleid sein? Sie wissen, dass er heute Nachmittag hier gewesen Mimi, ist. Mimi, Weinend ist tot. Ihre Kinder sind vermutlich seine Erben. Da gibt's mehr Geld, als Sie da drüben in der Schublade haben. Warum wollen Sie sich mit einem Teil der Beute zufrieden geben, wenn Sie das Ganze haben können? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Charles meint, dass Weinend heute Nachmittag nicht hier gewesen ist und Sie die Wertpapiere und den Scheck von jemand anderem bekommen oder Sie vielleicht selbst gestohlen haben. Aber das ist lächerlich. Mal angenommen, Weinend wurde vor 3 Monaten umgebracht und seine Leiche mit den Kleidungsstücken eines großen, dicken Mannes hergerichtet. Angeblich soll Weinend weggegangen sein und McCauley Vollmacht erteilt haben. Damit ist das gesamte Vermögen für immer und ewig in McCauleys Händen oder doch zumindest so lange, bis er es vollständig geplündert hat. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Charles. Ganz ruhig bleiben. Reden Sie weiter, Nick. Er hat Weinend umgebracht und er hat Julia Wolf umgebracht. Was wollen Sie, Mimi? Als Nächster auf die Liste? Was? Sie haben ihm jetzt geholfen, indem Sie sagten, Sie hätten Weinend lebend gesehen. Das ist doch sein schwacher Punkt. Er wird es nicht riskieren, dass Sie sich das anders überlegen. Er wird Sie mit derselben Pistole umlegen und es Weinend in die Schuhe schieben. Und für was tun Sie das? Für die paar lumpigen Papiere in der Schublade, die nur ein Bruchteil dessen wert sind, was Sie durch Ihre Kinder in die Finger bekommen, wenn wir beweisen, dass Weinend tot ist? Hören Sie, Mimi. Sie, meines Schwein! McCauley setzte zu einer Bewegung an. Ich wartete nicht erst, bis ich sah, was er beabsichtigte, sondern knallte ihm meine linke Faust gegen das Kinn. Der Schlag hatte es in sich. Er landete mit voller Wucht und warf ihn um. Aber ich spürte ein Brennen an meiner linken Seite und wusste, ich hatte mir die Schusswunde aufgerissen. Es war fast 3 Uhr morgens, als ich die Tür zu unserem Apartment im Norden die aufschloss. Hat Macaulay Sie wirklich beide umgebracht? Ja, klar. Erklär mir das, Mr. Charalambidis. Ja, ich muss erst einen Drink haben, bevor ich irgendwas rede. Ja, Sie haben ihn ausgenommen. Wer? Na, Macaulay und Julia Wolf. Macaulay hat eine Menge Geld verspekuliert. Hör auf, mich hinzuhalten. Weinend wurde am Abend des 3. Oktober in Macaulays Haus ins Castell ermordet. Das wissen wir, weil Macaulay am Morgen des 4. Oktober seine Köchin an der Tür abfertigte, den fälligen Lohn in die Hand drückte und sie fristlos entließ. Warum? Sie hätte die Leiche und die Blutflecken im Haus entdecken können. Weinend hatte er herausbekommen, dass Julia und Macaulay ihn ausplünderten. Er fuhr raus nach Castell, um Macaulay zur Rede zu stellen. Und Macaulay, mit der Aussicht konfrontiert, im Gefängnis zu landen, brachte den Alten um. Zerlegte die Leiche, brachte sie in Tüten in die Stadt, begrub weinend unter dem Zementboden der Werkstatt samt den Kleidungsstücken und dem Stock eines großen, dicken Mannes und einem Gürtel mit den Initialen DWQ auf der Schnalle. Nachdem das erledigt war, fälschte er die Vollmacht und ging mit Julias Hilfe daran, das Geld des toten Clyde an sich zu bringen. Aber dann erscheint Mimi mit den Kindern und wir tauchen in New York auf und er denkt, ich helfe Mimi weinend zu finden. Ja, und er beschließt, was Julia Wolf betrifft, auf Nummer sicher zu gehen. Und bringt sie um. Genau. Er stoppt auf dem Weg zum Lunch bei uns und ruft von unterwegs sein Büro an, gibt sich als weinend aus und verabredet das Treffen im Plaza. Ist Mr. Macaulay da? Könnten Sie ihn bitte ausrichten? Er möchte gleich sein Büro anrufen, wenn er kommt. Die Telefonate und Rumfragereien gehören natürlich dazu. Außerdem muss er sich beeilen, weil Mimi mit Julia telefoniert hat und bei ihr vorbeigehen will. Er erschießt Julia Wolf und lässt die Uhrkette zurück, die er als Beweisstück mitgebracht hat. Perfekt! Ja, nicht ganz. Womit er nicht rechnet, ist Arthur Nunheim. Der war vernarrt in die Wolf und lungerte ständig um ihr Haus herum. Vermutlich hat Nunheim Macaulay ins Haus gehen sehen. Vielleicht sogar die Schüsse gehört. Und womit er natürlich auch nicht rechnen kann, ist, dass Mimi die Kette in erpresserischer Absicht verstecken würde. Also schreibt er den Brief, um Mimi gegen weinend aufzubringen, damit sie das Belastungsmaterial herausrückt. Ihr Wunsch, Jorgensen reinzulegen, hätte das ja fast durchkreuzt. Übrigens, Macaulay wusste durch Detektive, dass Jorgensen Kelterman war. Wir haben entsprechende Unterlagen in seinem Büro gefunden. Was war mit Nunheim? Nunheim suchte Macaulay auf, um sich sein Schweigen bezahlen zu lassen. Und als Macaulay sich weigerte, rief Nunheim mich unter dem Namen Norman an, um zu sehen, ob ich ihm seine Informationen abkaufen würde. Mr. Charles, mein Name ist Albert Norman. Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag unterbreiten und darüber kann ich am Telefon nicht sprechen, Mr. Charles. Aber wenn Sie mir von Ihrer Zeit... Aber Mr. Charles, das ist wirklich... Oh! Macaulay riss ihm den Hörer aus der Hand und machte ihm konkrete Versprechungen, die dann so aussahen, dass er ihn zusammenschoss. Und damit war das Problem erledigt. Niki! Ja. Nachdem Gilbert so dumm war, auf den Schlüsselbrief reinzufallen, rückte Mimi endlich mit der Uhrkette heraus. Julia Wolf hatte sie in der Hand. Sie gehört Clyde. Er hat sie aus den ersten Metallklümpchen machen lassen, die aus einem Schmelzprozess kamen, den er erfunden hat. Jeder, der ihn kennt, könnte sie identifizieren. Hier auf dem Messer sind seine Initialen. CMW. Ist das alles? Nein, natürlich nicht. Jetzt kommt das Beste. Er macht Mimi ein Angebot. Weinends Schuld sei sonnenklar. An das Geld komme man aber nicht heran, solange die Polizei weinend nicht gefasst habe. Er, Macaulay, könne es aber so einrichten, dass sie an das Geld ran könne, wenn sie es mit ihm teile. Naja, und Mimi nicht zimperlich, wenn sie einen Schnitt machen kann, spielt das Spiel mit. Ne? Wie findest du das? Nicht besonders schlüssig. Schlüssig genug, um ihn auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Mir kommt es löchrig vor. Nora, wenn Morde nach mathematischen Regeln begangen werden, kannst du sie nach mathematischen Regeln aufklären. Die meisten werden es nicht und dieser ist es nicht. Normalerweise geht das so. Du schnappst dir den Kerl, von dem du meinst, er hat den Mord begangen. Du bringst ihn hinter Gitter. Dann lässt du alle Welt wissen, dass du ihn für schuldig hältst. Bringst sein Bild in alle Zeitungen. Und der Distriktanwalt baut, so gut er irgend kann, auf deinen Informationen eine Theorie auf. Ja, und inzwischen klopfst du dir hier und da noch ein paar zusätzliche Einzelheiten zusammen und dann kreuzen Leute auf, die sein Bild in der Zeitung gesehen haben oder auch Leute, die ihn für unschuldig gehalten hätten, wenn du ihn nicht festgenommen hättest. Und die erzählen dir die aberwitzigsten Dinge über ihn. Und im Handumdrehen hast du es geschafft, ihn auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Thank you. Willst du noch immer, dass wir morgen nach San Francisco fahren? Ach, lass uns noch ein bisschen hierbleiben. Über all diesen Aufregungen sind wir mit dem Trinken ins Hintertreffen geraten. Was wird jetzt aus Mimi und Dorothy und Gilbert? Nur, sie werden Mimi bleiben und Dorothy und Gilbert genauso wie du und ich, wir bleiben. Und die Quins, die Quins. Mord ist kein Lebensinhalt. Es sei denn für den Ermordeten. Ja, manchmal auch für den Mörder. Mag ja sein. Aber das ist alles ziemlich unbefriedigend. Sie hörten Der dünne Mann nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett, aus dem amerikanischen von Tom Knuth. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen Walter Adler. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Nick Charles, Martin Reinke, Nora Charles, Annette Paulmann, Herbert McCauley, Burkhard Klausner, Dorothy Wynand, Katharina Zapatka, Mimi Jorgensen, Leslie Malton, John Gild, Felix von Manteuffel, Chip Morelli, Martin Semmelrogge, Arthur Nannheim, Daniel Berger. In weiteren Rollen Yvonne Devrient, Heinrich Gieskes, Hermann Lause, Nele Voigt, Samuel Weiß und andere. Ton Daniel Sänger, Schnitt Regina Kraus, Regieassistenz Susanne Piesker, Regie Walter Adler. Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1997. Dramaturgie Klaus Schmitz.